Kapitel 5. Wer Wissenschaft macht Wissenschaft. Modul 1, Übung 1. Es ist wieder soweit. Das Programm der Münchner Kinderuni startet und wird sicherlich, wie schon in den vergangenen Jahren, ein voller Erfolg. Hören Sie selbst. Ja, also, ich bin jetzt schon zum dritten Mal dabei. Mir macht das sehr viel Spaß hier. Ich habe schon viele interessante Vorlesungen besucht. Wir sitzen in Hörsälen und fühlen uns wie erwachsene Studenten. Wir haben auch ein richtiges Studienbuch, in das alle Veranstaltungen eingetragen werden, an denen wir teilgenommen haben. Die Kinderuni ist wirklich eine tolle Sache. Die Professoren und Professorinnen hier gestalten die Vorlesungen für die Kinder wirklich spannend. Sie bereiten komplizierte Themen verständlich auf und berichten über ihr Forschungsgebiet. Meine Kinder sind so begeistert, dass ich auch Lust hätte, an den Vorlesungen teilzunehmen. Aber alle Plätze sind für Kinder reserviert. Allerdings gibt es manchmal ein Elternbegleitprogramm. Meistens gehe ich aber einfach in der Zeit einen Kaffee trinken. Auch die Veranstalter freuen sich, dass das Semester wieder losgegangen ist. Ich helfe seit ein paar Jahren, die Kinderuni zu organisieren. Die Idee kommt ursprünglich von der Uni Tübingen. Dort gab es die Kinderuni erstmals 2002. Die Kinderuni in München gibt es seit 2004. Tausende von Kindern konnten bisher an den Vorlesungen, Workshops und Touren durch die Hochschulen teilnehmen. Am liebsten würden Eltern ja ihre Kinder schon mit dem Eintritt in die Schule, also mit 6 Jahren, in die Kinderuni bringen. Aber wir haben uns entschieden, die Vorlesungen erst für Kinder ab 8 Jahren anzubieten. Da ist das Verständnis für vieles einfach schon größer. Die Kinderuni in München findet jedes Jahr an einem anderen Standort statt. Also mal an der Technischen Universität, mal an der Akademie der Künste oder an der Hochschule für Film und Fernsehen. Jedes Jahr werden auch andere Professoren und Professorinnen ausgewählt. Außerdem gibt es mittlerweile eine Vereinigung der europäischen Kinderunis, wo regelmäßig Erfahrungen ausgetauscht werden, um das ganze Programm noch besser zu gestalten. Spaß macht es sicher allen Beteiligten.